Schnellfeuergewehre, Minen, Kriegsschiffe in diesem ersten modernen Krieg der Geschichte. 100 Schuss die Minute. Oder das Bajonett, das der Yankee dem Südstaatler oder umgekehrt in den Hals rammt. Mit einem kaum zu ertragenden Nahkampfgemetzel, ein Meer von Blut, ein Bündel aus schreienden, hackenden, stechenden, schießenden Männern, beginnt der Lincoln-Film. Wenn uns Steven Spielberg dann sofort in eine Art Washingtoner Kammerspiel hineinführt, in die Innenräume der Macht des letzten Bürgerkriegsjahres 1865, in rauchverhangene Regierungsräume, in den Kongress oder in Lincolns Arbeitszimmer, so hat die entsetzliche Anfangsszene sich wie ein Zeichen eingeprägt, das uns erinnert. Bei dem, was jetzt kommt, geht es auch um Leben und Tod, aber auch den Sieg von Idealen. Und das oberste Ideal, die Utopie von Abraham Lincoln, war die Abschaffung der Sklaverei. Und das erste Axiom von Euklid lautet: Dinge, die demselben gleich sind, die sind auch einander gleich. Das ist eine Regel mathematischen Denkens. Es trifft zu, weil es funktioniert. Das hat es und wird es auch immer. Da steht es also schon, selbst in diesem 2000 Jahre alten Buch über die Bewegungslehre. Steven Spielberg hat kein Biopic gedreht, in dem die Lebensstationen dieses 16. Präsidenten der USA einfach so abgehackt würden. Lincoln, der Film, konzentriert sich vielmehr auf einige Wochen vor Bürgerkriegsende, in denen Abraham Lincoln alles unternimmt, die Abschaffung der Sklaverei als 13. Zusatzartikel in der Verfassung der USA zu verankern. Am nächsten 1. Februar gedenke ich, den Zusatzartikel zu unterschreiben. Und das gegen Widerstände in der eigenen republikanischen wie der oppositionellen demokratischen Partei. Gleichheit der Schwarzen, der Afroamerikaner, kommt dort einer Gotteslästerung gleich. Der Kongress darf nie jene für gleich erklären, die vom Schöpfer ungleich erschaffen wurden. Spielberg zeigt seinen Präsidenten, der schon in rund 300 Filmen die Hauptfigur gab, im brutalen, schmutzigen politischen Alltagsgeschäft und holt ihn damit quasi herunter vom Monument. Das Kriegsbild vom Anfang dabei als Metapher. Krieg ist schmutzig, Politik aber eben auch. Lincoln und sein Team, sie sind hinterhältig, sie manipulieren, sie lügen, betrügen, kaufen Stimmen und drohen. Selbst wenn alle Republikaner dafür stimmen, so fehlen uns immer noch 20 Stimmen. Nur 20? Nur 20. Und die wird der Präsident nach einem rücksichtslosen Kampf in Hinterzimmern tatsächlich zusammenbekommen und den Krieg mit Absicht noch nicht beenden, um zunächst die Sklaverei abzuschaffen. Frieden mit den Konföderierten oder der Zusatzartikel. Sie können nicht beides haben. Ein Idealist also, der dem guten Zweck alles unterordnet und in diesem Konflikt seiner moralischen Qual zur faszinierenden Filmfigur wird. So machen Steven Spielberg und sein schlicht grandioser Lincoln-Darsteller Daniel Day-Lewis aus diesem gut 2,5 Stunden langen Dialogfilm einen spannenden Politthriller, dessen direkten Bezüge zu Barack Obama und seinem Lame Duck, sprich lahme Ente-Verhalten aus der ersten Amtszeit, auf der Hand liegen. Und da mag Spielberg in Interviews abwiegeln, wie er will. Mit anderen Worten, Steven Spielberg nimmt Lincolns Kampf um die Abschaffung der Sklaverei als historische Folie, um das Mantra des Wahlkämpfers Obama, Yes We Can, dem Amtsinhaber Obama um die Ohren zu hauen. Freundlich, sympathisch, aber ziemlich gnadenlos. Kurz vor der Abstimmung von 1865 fehlen Lincolns Team eben genau noch 2 Stimmen. Da sitzt er, Daniel Day-Lewis, immer grauer, immer müder, immer erschöpfter, zermürbt von der Last der historischen Verantwortung und des politischen Alltagsgeschäfts, ausgelaugt, aber noch nicht geschlagen. Scheren Sie sich raus und beschaffen Sie sie. Aber wie? Ich bin der Präsident der Vereinigten Staaten, ausgestattet mit immenser Macht. Das hier, das ist der Satz für Obama. Lincoln hat mit dieser Macht pragmatisch und rücksichtslos alles gemacht. Und nun, Obama, tu endlich was. You can. Du hast auch die Macht wie Lincoln, beispielsweise für deine Sozial- und Gesundheitsreformen. Lincoln von Steven Spielberg ist damit aber auch der unerschütterliche Traum eines Filmemachers vom Funktionieren der Demokratie, egal ob es in ihren Niederungen heftig wie schmutzig zugeht. Nur in wenigen Szenen inszeniert Steven Spielberg das mythische Lincolns in gleißender Überhöhung, Kitsch und Pathos, natürlich wie kaum anders zu erwarten, und das, wie ebenfalls kaum anders zu erwarten, unterlegt mit der bombastisch-süßlichen Musik des Spielberg-Hauskomponisten John Williams. Zum Glück geschieht das nur 1-2 Mal. So ist Lincoln nun ein großer, ein komplexer, ein facettenreicher und spannender Film geblieben. Aber Daniel Day-Lewis in seiner Verwandlungskunst, er kann einem doch schon unheimlich werden.